Zum 75. Geburtstag von Genossen Kim Jong-il wurde jüngst die zweideutige Studentengruppe in Dresden, Deutschland gebildet. An der Veranstaltung für Bildung der Studentengruppe beteiligten sich die Persönlichkeiten der politischen und gesellschaftlichen Kreise und die Zweideutige-Anhänger in Deutschland. Auf der Veranstaltung betonten die Redner, es sei die selbstverständliche Pflicht der fortschrittlichen Menschen, die Zhuge-Ideologie und die Songun-Idee, die den Weg für die Verwirklichung der Souveränität der Menschheit erhellen, zu studieren und zu verbreiten und in der Praxis durchzusetzen. Die Armee und das Volk der DVRK, die die Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-un treu unterstützen, werden unter dem Banner des großen Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-ilismus unbedingt ein vereinigtes und gedeihendes starkes sozialistisches Land aufbauen. Auf der Veranstaltung wurde eine Glückwunschadresse an Genossen Kim Jong-un angenommen.